名探偵コナンロマン思考セレクション。 Hallo und herzlich willkommen zum 64. ConanCast. Heute geht es um die Special Romance Edition, die erst gerade in Deutschland erschienen ist. Da wollen wir einmal gemeinsam die Fälle analysieren und schauen, ob sich der Kauf überhaupt lohnt, wenn man die anderen Bände auch schon alle hat und diese Fälle ja praktisch schon aus dem deutschen Originalmanga kennt. Und mit dabei ist heute einzig und allein auch Kevin. Hallöchen, ich bin jetzt da. Jetzt vergaß ich ganz, ihn als Stargast vorzustellen, aber es ist er natürlich... Ja, die anderen ConanCast-Moderatoren hatten leider keine Zeit, beziehungsweise hatten den Band noch nicht, und da haben wir uns gedacht, nehmen wir den Podcast einfach mal zu zweit auf. Ja. Ich kann zu Beginn auch sagen, dass wir uns eure Kritik aus dem letzten Themenpodcast noch zu Herzen nehmen und da mal schauen werden, was man da so ändern kann. Und heute mal eine Spezialausgabe sozusagen zu zweit. Der erste Themenpodcast, soweit ich weiß, zu zweit. Erst bei der 64. Ausgabe, also sieht man mal, wie viele Teilnehmer immer dabei sind. Ich war schon immer ein Vorreiter. Ja, ja, und dann würde ich sagen, schauen wir uns auch direkt einmal den Band an. Gerne. Er heißt ja Special Romance Edition, im Japanischen heißt er ähnlich. Ja. Und genau, auf dem Cover sind ja Conan und Ran zu sehen, die wir ja auch schon aus der Serie kennen und die eben im Zentrum der Liebesgeschichte praktisch stehen. Ist ja immer diese Frage zwischen Shinichi, Ran, Conan. Ich finde das Titelbild auch ziemlich gut gemacht mit dem Geschenk vorne, das Ran ja hat. Und ich weiß gar nicht, aus welchem Fall das genau stammt. Oh, also es sieht aber aus nach irgendeinem Cover, so zwischendrin. Vielleicht das White Day Geschenk, das könnte es eventuell sein. Oder aber auch von dem Valentinstags Fall. Ja, man kann sagen, Fall. Das von Ran an Shinichi wäre auch möglich. Ja. Ja, genau. Auf Japanisch heißt der Band übrigens Romantic Selection, also romantische Auswahl. Meitante Conan Romantico Selection. Ja, und was eben noch auffällt, ist auf dem Cover Conans Jackett, wenn man das so sagen kann. Das ist hier in einem eher grünlichen Ton gehalten, was ja gar nicht so typisch ist. Und auch die Fliege hat eine eher etwas andere Farbe, obwohl die ja noch einigermaßen originalgetreu ist. Also da hat Aoyama wahrscheinlich ein bisschen mit den Farben gespielt. Ja, und man künstlerische sieht auch, Freiheit. Ja, und man sieht auch eindeutig, dass diese Haare oben, die Farben am Haaransatz oder rötlich werden, ja. Ja, das sieht ein bisschen romantischer aus. Schön. Man könnte fast sagen, dass es aus der Anfangszeit von Aoyama stammt. Er hat wahrscheinlich versucht, das erkennt man gut am Kind von Conan. Ja, wahrscheinlich hat er versucht, sich da ein bisschen nachzuahmen aus früheren Zeiten. Und ich finde auch, die Brille sieht nicht so ganz rund aus, aber das sieht alles ein bisschen romantisch aus, eben wie es sich so bei so einem Band gehört. Und oben ist dann noch dieser Special Romance Edition, Stempelaufdruck. Stempel vom Brief, nennt man ja sowas immer. Und ja, das sieht alles recht schön aus, finde ich. Auch Ran und... Ja, sie hat ja auch einen Schal um. Das würde wahrscheinlich eher in eine kältere Jahreszeit passen. Von daher, Mord am Valentinstag trifft es wahrscheinlich ziemlich gut. Das wäre dann dorthin, ja. Und ja, dann sehen wir hinten auf der Rückseite im Schlüsselloch auch Ran und Conan. Ähnlich gehalten wie auf der Vorderseite. Diesmal Conan aber in seinem bekannten Outfit, blau und rote Fliege. Und Ran dahinter, sie guckt auch wie in früheren Fällen, finde ich. Also ganz zur Anfangszeit. Und was mir noch aufgefallen ist oben der Hinweis auf das Mystery-Genre, das ja eigentlich in diesem Fall nicht so zutrifft, aber Detektiv Conan natürlich. Conan ist natürlich Mystery, aber Romance wäre hier auch nicht schlecht gewesen. Ja. Als Genre. Also es ist immer schwierig, das zu unterscheiden. Bei Kid ist es ja auch so, dass es ja eigentlich auch Mystery zugeordnet ist, aber auch in gewisser Weise Comedy. Ja, eigentlich nur Comedy, ja, sozusagen. Ja, obwohl Kaito Kid ja bei Conan, in Detective Conan Manga ja vor allem Mystery auch mit dort schon, drin hat. Ja, also vielleicht könnte man ja vielleicht mal zwei Hinweise hinten raufpacken, obwohl es dann auch wahrscheinlich zu uneinsichtig wäre, was man jetzt genau kauft, wenn man einen neuen Manga hat, wo man gar nicht weiß, worum es da geht. Naja, vielleicht aber ich schätze mal, zwei Hinweise hinten drauf wären gar nicht mehr so schlecht. Zwei sind gut. Mystery und Mystery, Love. Mystery, Romance. Oder, ja, Love, wenn wir auch. Ich meine, aber mal ehrlich, man sieht es ja auch schon am Titel, oder? Man sieht es am Titel. Also Romance, wer hier Edition denkt, er hat ein, Mystery pur, ne? Es sei denn, man kann kein Englisch, aber ich glaube, selbst dann sieht man anhand der Farbe dieses Bandes, wo ja die Steine nicht original braun gehalten sind, sondern in diesem Fall ein bisschen rötlich, orange, gelb. Da sieht man ja auch schon eindeutig, dass es hier um einen romantischen Band geht. Und ja, entsprechend ist auch das EMA-Logo gehalten, von Egmont Manga, wie sie jetzt heißen. Das hat ja jetzt immer verschiedene Farben. In diesem Fall ist es rot, finde ich sehr gut. Man sieht es noch auf dem Hintergrund, obwohl es rot ist. Und ja, passt dennoch sehr gut zu diesem Band. Und das Gosho Aoyama-Logo da vorne, man kann, ja, Logo, ja, okay. Aber man sieht ja schon so oft, es könnte fast als Logo durchgehen. Ja, Schriftzug oder so. Ja, das, ja, fällt natürlich auch auf, ist wie immer gehalten. Ich weiß nicht, ob es größer oder kleiner ist. Eher wahrscheinlich. Wahrscheinlich ähnlich wie bei den anderen Sonderbänden. Ich hatte auch neulich auch gelesen, dass sich jemand unseren älteren Kaito Kid Sonderpodcast, also zu dem Sonderband, dem Podcast angehört hat und da gesagt hat, dass es gar nicht mehr so auffällt, dass der Band nicht ins Regal passt, was wir damals noch gesagt hatten, da jetzt ja die Special Black Edition, die Kaito Kid Bände da sind und jetzt auch die Special Romance Edition, passt ja perfekt ins Regal. Ja, ich wollte schon sagen, es spielt sich perfekt mit den anderen Bänden und vor allem den anderen Sonderbänden ins Regal. Passt super. Blau, schwarz und jetzt rot. Ich finde das also, ich fand es ja noch unschön, dass man verschiedene Größen gewählt hat im Vergleich zu den normalen Conan-Bänden. Aber wenn man jetzt die ganzen Sonderbände wenigstens in einer einheitlichen Größe macht, dann kann ich es durchaus nachvollziehen und finde es auch gar nicht mal mehr so schlimm, wenn man dann, ein bisschen hervorstehende Bände hat. Ich wäre sowieso davor, wenn die von Anfang an etwas größer wären, wegen den Blättern. Ja, aber das kostet natürlich dann entsprechend auch ein bisschen mehr, wenn das mehr Papier. Sowieso. Papier verwendet werden bei den Bänden dann. Dann würde ich sagen, schlagen wir den Backen wir auf. Oder wollen wir noch kurz auf den Buchrücken eingehen, wo oben auch das gleiche Motiv zu sehen ist. Also es ist ja nicht viel passiert im Vergleich dazu. Also es gibt keine interessante Conan-Nebengeschichte wie bei den Original-Manga. Ich sage jetzt immer Original-Manga, also die normalen keine Manga. Keine Falltür, kein Apfel, keine Brille. Band 1 bis sonst was, bis 500. Also naja, nee, ein bisschen übertrieben. Passt, ja. Ja, wir sehen vorne die obligatorischen Hinweise, Originalausgabe, deutschsprachige Ausgabe, kennen wir alles, Josef Scharnel, Matthias Wissnet, dann sind dabei Steffen Hautog, Funky Crowd Productions, Claudia V. Willhauser und Theresa Lindenstrut. Und unten Mox. Der, ja? Der Gestaltung noch und Mox. Ja, stimmt, Mox, ganz vergessen. Ja. Ist das neu? Kann das scheint neu zu sein. Keine Ahnung, müssen nachher mal vergleichen, nach der Aufnahme. Aha, Mox. Ja, und unten dann der Hinweis, der auch schon seit einigen Bänden dabei ist, mit den Egmont Verlagsgesellschaften. Ja, also soweit keine Änderungen. Dann eine schwarze Seite, die ein bisschen so aussieht wie in der Special Black Edition. Also ziemlich schwarz gehalten. Und dann geht's auch los mit mit der Special Romance Edition, wo vorne ein schönes Herz zu sehen ist mit Conan und Ran. Also sehr romantisch und gehalten. Zwar alles noch in schwarz-weiß, natürlich Manga. Klar, Manga. Aber ich finde, es sieht trotzdem schön aus. Sieht toll aus. Karierte Seite. Und dann kommen wir auch aufs Inhaltsverzeichnis mit den 5 Akten und Sonderakten, was es da noch alles gibt. Genau. Bevor wir aber inhaltlich weiter voranschreiten, möchte ich noch sagen, von der Dicke her, viele fragen ja, wie dick ist das jetzt? Ja, also wer die anderen Sonderbände hat und kennt, ich sage ungefähr, also genauso dick, ungefähr minimal dicker, als der Kaito Kid Sonderband. Ja, das hätte ich auch. Minimal, aber etwa 75% von der Special Black Edition. Ja, und ich würde sagen, in etwa kann man so nehmen, 2 Conan-Bände vielleicht. Ja, genau. Das wäre ein guter Vergleich. Das passt eigentlich relativ gut. Also man hat hier 2 Conan-Bände für einen Preis, den haben wir noch gar nicht genannt, für 5,99 €. Ja. Also für weniger als 6 Euro. Ein Schnäppchen. Bekommt man hier ganze 2 Conan-Bände, die ja normalerweise 6,50 €, also noch deutlich mehr als dieser doppelt so große Band kosten. 5,99 € anstatt, 13 € eigentlich, ne? Ja, so also das sehen. Ist schon relativ preiswert, kann man wobei, wenn man aber auch die Bände will, wo diese Geschichten sind, dann bräuchte man sogar 5 Bände. Ja, genau, also es sind ja 6 sogar. Bände. Weil der dritte Fall endet ja in Band 8. Genau, das ist ein Cliffhanger damals gewesen. Und hier natürlich nicht. Ja, ich würde sagen, wir gehen ja mal direkt auf den Inhalt ein. Jawohl. Also Akte 1, Mord bei Yoko Okino zu Hause. Dürfte jedem bekannt sein aus dem ersten Band. Ja. Dann Akte 2, Mord im Karaoke-Laden. Akte 3, Profifußballer unter Druck. Akte 4, Wahrheit am Valentinstag. Akte 5, hintergangen am White Day. Und dann gibt's ja noch diverse Sonderakten, Liebesakten. Welcher Conan-Charakter bist du? Gibt's 5 verschiedene Liebesakten, die immer mal zwischendrin aufgegriffen werden. Und am Ende den großen Conan-Test. Den ich nicht gefunden habe. Nee, der ist im Band leider nicht abgedruckt. Nee, also da schon mal, kommen wir später noch nach rauf. Fehler. Also wenn man ganz ans Ende blendet, blättert, dann sieht man ja noch direkt, was wir noch gar nicht gesagt hatten, den Text hinten von EMA, wo ja auch einiges steht, auf den Band bezogen. Also es ist ganz normal geschrieben, wie bei jedem Band auch. Jetzt aber ausnahmsweise mal Text überhalb und unterhalb des Schlüssellochs. Und ein paar Fehler mit den Bindestrichen. Wollten die einfach paar viele einbauen, hatten da ein bisschen Überfluss an Bindestrichen, haben gesagt, kommen wir, wo haben wir die jetzt rein, hier ein, da ein, überall ein. Die Bindestrichquote ist zu niedrig. Ja. Und dann ging's los. Ja, auch ansonsten finde ich es ein bisschen Conan und, oder Shinichi und Ran fixiert, auch im gesamten Sonderband, muss ich sagen. Es gibt ja noch viele andere Beziehungen. Ja. Das habe ich auch gedacht. Ganz nebenbei abgehandelt ganz, werden. Ganz nebenbei, ne? Ja, also in einem Nebensatz kann man sagen, aber... Also, neben den Morden noch. Also die sind ja auch schon nur... Ja. Die Romance Edition bezieht sich nur auf Conan oder Shinichi und Ran, muss man sagen. Ja. Also man hat hier, wer hier Takagi und Sato-Fan ist, der wird hier wenig bekommen und auch von allen anderen... Oder Takagi und Sato oder Shiratori und... Kobayashi oder Mike Mitsuhiko und alle möglichen, also da oder Koko oder Kenta und Conan oder was? Ja, was auch immer. Ja. Gut, dann haben wir noch eine Sonderbotschaft von Gosho Aoyama. Und man könnte sagen, diese entspricht den normalen Begrüßungen. Ja, aber hier eine Sonderbotschaft und ich finde sie eigentlich Aoyama-Humor, ne? Man kann es wissen, dass zwischen den Fällen 10 Jahre liegen, aber also in der japanischen Veröffentlichungsweise, weil die Bände eben in diesem Band von Band 1 bis 69 reichen und dementsprechend liegen hier 10 Jahre zwischen den Fällen, obwohl es ja eigentlich in Detective Conan keine Zeit in dem Sinne gibt, aber er hat die Fälle eben nach 10, also er hat den letzten Fall dann 10 Jahre nach dem Weihnachtsfall also oder Valentinstagsfall gezeichnet. Der erste Band erschien ja in Japan 94 und Band 69 2010. Also genau genommen sogar 16 Jahre. Nee, aber er hatte ja geschrieben, zwischen Weihnachten, Valentinstag und White Day. Also musst du dann mit Weihnachten anfangen, wobei ich nicht genau weiß, auf welchen Fall sich das jetzt bezieht. Wahrscheinlich mit dem Karaoke-Laden, kann das sein? Oder Shinichis Geliebte, ist das auch Weihnachten? Wo kam denn hier Weihnachten vor? Habe ich das irgendwie verpasst? Ich bin auch ein wenig auf dem Schlauch, ehrlich gesagt, ja. Wahrscheinlich Weihnachten, also Valentinstag ist klar, White Day auch, das sind die beiden letzten Fälle. Und Weihnachten, Also eigentlich hat eigentlich nichts. Vielleicht kommen wir ja noch während des Podcasts drauf, mal schauen. Genau. Sonst könnt ihr es uns gerne auch in die Kommentare schreiben, die lesen wir auch immer fleißig, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Da könnt ihr uns alle Kritiken oder Verbesserungsvorschläge, Hinweise auf Themen, die ihr gerne mal im Conancast besprochen haben wollt. Aber noch lieber haben wir natürlich euer Lob. Genau, das könnt ihr auch gerne mal dort hinterlassen, da freuen wir uns natürlich sehr drüber und wir treten auch gerne in Kontakt mit euch, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt noch zum Podcast, beantworten wir die gerne. Und ja, dann würde ich sagen, hauen wir mal los mit dem Inhalt des Special Black, Special, der Special Romance Edition. Genau. Wir schon einen Schritt weiter. Also Philipp, Akte 1, bitteschön. Gut, also Akte 1 dürfte ja allen noch bekannt sein aus Band 1, die letzten Kapitel dort, die letzten 4 Kapitel, um genau zu sein. Ja. Da ging es ja darum, dass, Conan und Kokoro ganz typisch für die damalige Zeit noch in der Detektei unterwegs sind. Conan fragt sich, wann er wohl mal wieder erwachsen wird. Und dann taucht plötzlich die gute Yoko Okino auf, die ja schon ein gewisses Sternchen ist. In Detektiv Conan merkt man ja auch in den weiteren Fällen im Verlauf der Serie immer mehr, dass Yoko Okino eben eine besondere Rolle einnimmt. Eben sie ist berühmt und auch die einzige Berühmtheit in dem Sinne als Schauspielerin und Sängerin und gut, es gibt schon ein paar mehr Berühmtheiten bei Conan. Ich sag nur Sharon Vineyard, sag ich, ne? Oder eben Shinichis Mutter und so. Ja, aber sie taucht eben so als einzige Berühmtheit immer wieder so auf und vor allem in ihrer Rolle als Berühmtheit. Die auch nur eine Berühmtheit ist. Also sie macht ja eigentlich nichts anderes. Es ist der einzige Fall. Ja, es ist nur berühmt sein. Kannst du neben langen Tag, ne? Ja, und dann hat sie eben einen Fall. Es geht um einen Stalker. Und dann gehen sie in ihre Wohnung und dann liegt dort ein Mann ermordet rum, so ganz blutig, wie es damals eben der Fall war. Damals war es ja noch alles ein bisschen blutiger und brutaler. Ja. Und dann taucht auch Megure auf, es gibt ein paar Verdächtige. Und ja, wie der Fall ausgeht, das dürften eigentlich die meisten von euch schon wissen. Ich will es trotzdem nicht verraten an dieser Stelle. Na, na gut. Ja, ich finde es an sich sehr gut gemacht. Ich muss sagen, der Fall war ja sehr unterhaltsam vor allem. Ich kann die ganzen Charakternamen von damals noch auswendig, muss ich dazu sagen, weil ich damals auch viel im Wiki dazu geschrieben habe und es war sehr lustig und damals auch noch so dramatisch gemacht. Conan, ja, ich habe den Fall gelöst, ich weiß die Lösung, so als würde es in Detective Conan insgesamt nur 10 Fälle geben. Und ja, von daher gut gemacht, auch sehr blutig für die damalige Zeit, eben typisch. Und ja, ich finde den Fall sehr gelungen und ja, ich weiß gar nicht, Und man muss sagen, es ist auch ein spezieller Fall im Hinblick auf den Mord, ohne hier zu viel zu verraten. Von daher würde ich, glaube ich, hier durchaus für die damalige Zeit auf 5 Ohrringe gehe ich mal, weil es ja in diesem Fall ein besonderes Indiz darstellt. Ja. Und ich vergebe hier die volle Ohrringanzahl, und zwar 5 von 5. Ich finde es sehr gut gemacht. Für die damalige Zeit muss man natürlich immer im Hinterkopf behalten. Und uralt, ja. 94. Obwohl die Liebe ja eigentlich nicht so stark im Vordergrund hier steht, am Ende geht es ja noch darum, dass Ran eben weint, weil Shinichi nicht da ist. Dann ruft Conan über den Stimmverzerrer eben Ran an und dann unterhalten die sich die beiden. Und so viel passierte eigentlich gar nicht, aber ja, haben die jetzt hier abgedruckt und muss man so hinnehmen. Ja, meine Bewertung beläuft sich aber auf 4 von 5 Sternen. Oder Ohrringe. Ja, das erlaube ich mir eigentlich. Telefonzellen klar, oder was verwendest du? Nee, ich nehme auch Ohrringe. Das Ohrringe. Hat gepasst, ja. Dann nehme ich die Telefonzellen. Okay. Nee, dann möchte ich jetzt aber auch die Telefonzellen. So. Okay, dann nehme ich die Ohrringe. Oh. Der Bonus von früher ist ganz klar. Der Charme ist auf jeden Fall da. Man kennt den Fall, der ist uralt. Der Mord ist ja ein ganz besonderer Mord, vor allem weil es der. Ach nee, das wäre schon zu viel verraten eigentlich, ja. Auf jeden Fall, ich mag den Fall sehr. Es ist, glaube ich, das erste Mal, wo Conan Conqueror aus dem Gefecht setzt. Kann es sein? Ich glaube schon. Ja, ich schätze schon. Ich glaube schon. Mit dem Aschenbecher? Aschenbecher, genau. Das weiß ich noch ganz genau. Auch ich war ja beim Feuerzeug hängen geblieben, aber es war ja auch was anderes mit dem Feuerzeug, das ja eben diese Freiheitsstatue darstellt. Ah, ja, genau. Was mir eben noch aufgefallen ist, also der Fall beginnt ja damit, dass vorne steht beim Titelbild Fall 6 vom kriminalistischen Dilettanten zum Meisterdetektiv, alles wie gehabt, nur eben dieses Fall 6, das ist ja... Ach so, ja. Original aus dem Manga übernommen. Bei der Special Black Edition war es ja noch so, da haben sie ja speziell noch was rübergeklatscht. Hier hätte man Akte 1 auch so quer rübersetzen können oder was ich was. Mhm. Ich weiß nicht, wie es im japanischen Original ist, muss ich zugeben. Ich könnte mir vorstellen, dass es da der Fall war und dass sie hier einfach das Originalkapitel abgedruckt haben, wie es schon in Band 1 der Fall war. Wenn das so sein sollte, fände ich es nicht schön. Ansonsten, naja, es stört nicht beim Lesen und man kann es mit hinnehmen. Am Ende steht natürlich auch noch bei diesem ersten Fall Band 1 Ende. Naja, Band 1, hallo, wir sind nicht in Band 1. Ich glaube, das ist sogar auf weißem Hintergrund geschrieben, das hätte man locker rauskopieren können, das hätte sogar ich machen können mit Paint. Ja, und, mit Färbung von Paint, ja. Also da wurde einfach das Kapitel genommen und dort abgedruckt, ohne sich da genauer mit zu beschäftigen. Die Rechtschreibfehler sind wahrscheinlich auch noch die gleichen und was soll man hier kritisieren? Also, es ist schön, den Fall nochmal zu lesen, hier in so einem Sonderband zu haben. Und dann geht's auch schon weiter mit dem ersten Conan-Test, dass dein Liebesprofil, die Fragen. Und ich fand das sehr lustig, wie das da aufgebaut ist mit diesen Fällen ja, nein. Ich muss sagen, ich bin bei den Fällen immer durcheinander gekommen, musste zurückblättern, was denn jetzt ja und was nein ich war. Ich auch, immer wieder. Die Fälle, ich dachte immer, was? Kann. Was war ja, was war nein? Wo man eigentlich so weiß, klingt ja immer, ist immer so positiv und schwarz irgendwie so Special Black Edition, so negativ. Nein. Könnte man irgendwie nein, schon ein bisschen so mit schwarz. Naja, ich müsste immer ein Schnittblättchen auch. Und was eben noch negativ war, dass diese Bilder, die dazu waren, eben noch mit japanischen Texten versehen waren. Furchtbar. Man hätte natürlich die entsprechenden Bände rausholen können und das nachblättern können, toll, wenn man wüsste, aus welchen Bänden die sind. Manchmal weiß man es, manchmal nicht. Ist manchmal immer schwierig, finde ja. ich. Wenn man nur ein so ein Panel hat, dann ist das immer nicht ganz einfach. Ansonsten kann ich mal sagen, dass ich hinten bei Kogoro Mori gelandet bin. Fand ich sehr lustig, muss ich sagen. Obwohl ich eigentlich dann bei der Charakteranalyse gemerkt habe, dass ich eigentlich auf eine Frage ganz falsch geantwortet habe und eigentlich hätte bei Conan landen müssen. Naja, ist aber auch egal. Also ich bin dort hinten irgendwo gelandet und dann würde ich sagen, machen wir einfach mal mit dem nächsten Fall weiter. Wieder Fall 6, der Karaoke-Mord. Und ja. Ich denke mal, da wird uns jetzt Kevin was drüber erzählen. Genau, wer auch das sonst. Das ist die 18-2, also quasi der Mord im Karaoke-Laden. Ganz kompakt erklärt, also Sonneko, Ran und Conan laufen von der Schule heim, reden darum und dann erzählt Sonneko, dass sie einen neuen Schwarm hätte von der Band Lex, der Sänger, und da ist sie zu einer Aftershow-Party eingeladen und diese ist in einem Karaoke-Laden. Ja, und da kommt, wie es kommen muss. Sonneko will natürlich, dass Ran und Conan mitkommen, die kommen dann auch mit. Und ja, ihr habt es geahnt, ein Mord geschieht. Unglaublich. Und auch noch der Sänger stirbt. Ja, auf unfassbare Weise. Gerade der Schwarm von Sonneko. Also. Ja. Und gerade der Schwarm von Sonneko. Also, unfassbar. Frechheit von Aoyama. Der Fall wird dann auch gelöst. Nur diesmal nicht von, wie sag ich das? Also von Shinichi wird er gelöst. Wie genau das vonstatten geht, sage ich jetzt nicht. Was ich aber sagen kann, ja, Ran vermisst eben Shinichi und Hach und Huch. Sie freuen sich, seine Stimme zu hören oder so ähnlich, ne? So war es doch, war ja. Also viel mehr ist nicht dazu zu sagen. Was ich aber genau sagen kann, es ist ein auch extrem alter Fall, der meiner Meinung nach auch einen richtig schönen Charme-Charakter hat. Mercurell taucht ja auch noch auf. Also, wenn ich mal was zum Fall sagen kann. Ja. Ich finde es sehr schön am Anfang, was mir gerade eben aufgefallen ist, dass dort im Fernseher oder im Monitor eben Yaiba zu sehen ist. Der damals, das ist eine andere Serie von Goshu Aoyama. Ja. Und wenn man dann direkt anfängt, geht's da los mit dem Zwischenfall auf dem Landhaus, wo im Hintergrund eben noch der Mann mit der Axt oder was auch immer da hatte zu sehen ist. Da weiß der normale Leser, der jetzt sich einfach die Special Romance Edition geschnappt hat, eigentlich gar nicht, worum es geht. Ist natürlich auch nicht so wichtig. Man hätte vielleicht davor aber irgendwie darauf verweisen können, wie in der Special, wo war das? Black Edition? Da war es. Ja, da kam es mittendrin immer, ja. Ja, da wurde immer ein bisschen da drauf gewiesen, was dann zwischendrin passiert ist. Hier nicht. Wobei es sich auch nicht so doll stören dürfte, schätze ich mal. Nö. Und der Fall an sich... Ein Panel. Der Fall an sich ist eigentlich, ich würde sagen, durchschnittlich. Also ich fand jetzt nicht überragend, muss ich sagen. Es ist eben in der Karaoke-Box, da gibt es ja noch mehrere Fälle. Einer auch mit Eske, der mir jetzt gerade spontan einfällt. Okay. Ich weiß auch, dass es wie der Täter das geschafft hat. Der hat ja ganz viel Münzen gehabt und hat damit das Opfer erschlagen und hatte die alle in den Münzautomaten reingeworfen. Das weiß ich noch. Der Fall an sich war eigentlich eher durchschnittlich, wie ich schon sagte. Und hat noch einen recht interessanten Aspekt eben mit Shinichi, dass er damals das erste Mal, glaube ich, aufgetreten ist. Mhm. Dort undercover sozusagen Connor über den Stimmverzerrer öffentlich vor den Verdächtigen, vor der Polizei aufgetreten ist. Am Ende gibt es eben noch eine ganz nette Szene, aber also an sich, ja, ich kann dem Fall nicht besonders viel abgewinnen. Am Ende eben noch ein bisschen Trauer. Er ist ja auch nichts Besonderes. Und jenes, also, okay, ich gebe hier mal eine durchschnittliche Bewertung von 3 von 5 Mikrofonen, sage ich mal, weil sie damit eben gesungen Wollte haben. Wollte ich auch sagen. Und wir hier auch so schön aufnehmen. Und jetzt bitte ich um deine Bewertung. Ja. Ich kann mir noch was anderes zwischenzeitlich ausdenken. Ja, gerne, genau. Ich wollte gerade schon sagen, ich nehme Mikrofone, was nimmst du? Dann nehme ich die Bildschirme, mit denen auf die sie gesehen wurde oder die am Anfang zu sehen waren, auf dem Bild mit Leiber. Gut, du nimmst die Bildschirme, ich nehme die Mikrofone, ich nehme auch 3 von 5. Wieder ein uralter Fall in der Karaoke-Box. Der erste Fall in einer Karaoke-Box, sozusagen. Relativ durchschnittlich. Das einzige Romantische hier ist eigentlich nur gegen Ende, wo ja Ran wieder Shinichi vermisst und ich sag mal so, sie ihm begegnet auf bestimmte Art und Weise. Ja, gut. Ja, also 3 von 5 mehr ist ja nicht drin. Das würde ich, ist glaube ich angebracht für diesen Fall. Mhm. Man muss sagen, die beiden Fälle hatten ja noch nicht so viel mit der Liebe zu tun. Also es ging ja mehr so um den Fall an sich als um die Liebe. Die kommt ja erst in späteren Fällen wirklich zentral hervor. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Zwischen-Profiling, wie Jodie Starling das hier nennt. Finde ich sehr nett gemacht von Jodie Starling überhaupt. mit Conan Edogawa, Ran Mori, wo überhaupt ein Bild von Subaru Ogier zu sehen ist. Also alle hier mal schnell schauen. Subaru Ogier ist da zu sehen. Und zwar in seinem ersten Fall aus Band... Wann war das? Mit den Papierfliegern war das, Band 61. Ja, müsste sein. Wo ein chinesisches Haus das erste Mal aufgefunden wird. Vielleicht sogar das aktuellste... Nee, Band 69 ist ja hier ein Fall drin, schade. Ja, Kaito Kid, Kokoro Mori, Ai Haibara und Heiji konnte man werden... Und genau, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit Fall 8, Shinichis Geliebte. Da geht es direkt los mit den Detective Boys und man bekommt eben mit, dass es auch Fußball gibt in Detective Conan, dass es hier Spieler gibt. Und das ist, glaube ich, auch der erste Fall, der sich so um Fußballer direkt dreht. Nämlich taucht eine Person in der Detail auf und behauptet, Shinichis... Das kam später, ne? Ja, es war später, das war deutlich später. Ich meine, irgendwo in den 20er-Bänden war das... Stimmt. Taucht eine Person in der Detail auf, eine Frau oder ein Mädchen, und behauptet, Shinichis Geliebte zu sein. Ran natürlich außer sich vor Wut und dann gehen sie eben zu ihr nach Hause. Zwischendrin bekommt man dann mit, dass der Sohn des Fußballspielers entführt wurde. Und jetzt gilt es eben darum, diesen Sohn des Fußballspielers zu finden, weswegen der Fußballer schlecht spielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau er heißt. Akagi ist er das? Ja, auf jeden Fall. Genau. Akagi spielt deswegen absichtlich schlecht, damit sein Sohn Bruder freigelassen wird, gerettet wird. Ja. Und dann geht es eben auch noch darum, die Liebesromanze, angebliche Liebesromanze zwischen Conan und dieser Frau aufzulösen. Und genau. Also an sich... Ja, ich fand es jetzt nicht so spannend. Es gab einige interessante Elemente, ein paar lustige Elemente. Fußball war mit dabei, das ist ganz okay, dass es hier mal um einen ersten Fußballfall geht. Der taucht ja später nochmal auf. Öfters Fußball, ja. Ja, und so ansonsten, also... Hier ist doch der Fall mit der Lunchbox. Genau. Oder? Also die taucht hier das erste Mal auf. Und das letzte Mal. Wenn ich mich nicht irre. Ja, genau, das erste letzte Mal. Das Fax-Lunchbox-Gerät, wie auch immer. Das vielleicht taucht es ja nochmal auf, aber wann braucht man nochmal ein Faxgerät, muss man sagen. Also so häufig wird das nicht passieren. Ach, genial. Also. Von Oni. Nichts wechseln mit Nintendo. genau. Ja, also Nintendo. Um mal weiter bei der Bewertung zu bleiben. Ich fand es durchschnittlich, würde ich hier vielleicht, bisschen besser als letzte Fall, 3,1 vielleicht, aber ich bleibe bei 3 Bewertungen, und zwar 3 Lunchboxen, ich weiß nicht, was du gegeben kannst. Ja, ich nehme jetzt Lunchboxen, was nimmst du? Dann nehme ich die Fußbälle. Super. Okay, ich gebe, also, man merkt, es ist ein absoluter Durchschnittsfall, aber auch durchschnittlich gut. Ich gebe 3,5 Lunchboxen. Ich mag die Lunchbox, ich mag, dass Shinichi unterstellt wird, eine Freundin zu haben. Aber ansonsten tatsächlich, in der Tat... Und was man noch sagen kann, also das Ende ist ja auch besonders einprägsam, also es kennt eigentlich jeder Conan-Fan, der irgendwie mal was mitbekommen hat zwischen Shinichi, Conan und Ran, der kennt eben diese Szene, die am Ende hier auftaucht, wo Ran die Tür einrammen will, Und Ran sich verschanzt hat, Die kennt jeder. Gut, dann geht es weiter mit einem besonders interessanten Zwischenrubrik Beziehungsdiagramme. Und die fand ich gar nicht mal so schlecht gemacht, muss ich sagen. Leider wieder mit japanischen Titeln oder japanischen Texten in den Zwischenbildern dort. Ich fand es sehr schön, dort nochmal zu sehen, wie die Charaktere zueinander stehen. Naja. Ich habe dort auch keinerlei Fehler entdecken können, so auf den ersten Blick. Also ich fand es komisch, dass man Fusae Campbell und Professor Ogasa so als... Aber als ich gesehen habe, habe ich gedacht, okay, das kann man schon gelten lassen, finde ich. Also wenn man sieht, so Kazuha und Heiji, also die sind jetzt auch nicht, also okay, ja. Oder, vielleicht so hätte ich etwas, vielleicht hätte man so machen können wie bei Naiko Miike und Chiba oder sowas. Also das heimlich verliebt. Obwohl sich heimlich verliebt ist, ist es ja, naja, die sind ja alle eigentlich heimlich ineinander verliebt. Also das ist ja kein Alleinstellungsmerkmal. Genau, also hier alles gut dargestellt und, mit Akai finde ich noch ein bisschen schwierig unten, dass Jody ihn sucht, klar. Akai war ja damals in Jody Starling verliebt, sie auch in ihn. Ja. Und sie beide hatten ja eine Beziehung, bis Akai dann eben Für die andere? Die Beziehung mit Akimi Miyano begann und Jody eben noch ihm hinterher trauert, kann man sagen. Und von daher gut gemacht hier. Und ja, mal nett, das alles nochmal zu sehen. Doch, aber ich überblicklich denk, schön, ja. Aber jeder Conan-Fan weiß das eigentlich. Genau, also man weiß es eigentlich auch, ne? Und dann hier noch kurz, was wir schon angesprochen hatten, die Beziehungsdiagramme zwischen ein paar anderen Charakteren. Kaito Kid hier eben gegen Conan, Kampf um Ran, ist natürlich sinnlos. Takagi gegen Shiratori und am Ende Akagi gegen Ran und Leute, also man kann es ein bisschen übertreiben, also ein bisschen kurz abgehandelt und irgendwie ein bisschen komisch mit den Verses und hier Krieg und alles mögliche. Naja, so ist es ja nicht. Also in Detective Conan ist es ja eigentlich so, dass jeder einen hat. Und es gibt Dreierkonstellationen, klar, zwischen Sato, Shiratori und Takagi. Da haben wir auch einen eigenen Podcast zu gemacht. Könnt ihr gerne mal reinhören, wenn das interessiert. Die Dreierkonstellation. Und genau, die gibt es ja mittlerweile nicht mehr, aber hat sich aber auch mit Suiko, ne? Er kann sich nicht entscheiden. Stimmt. Zwischen Ayumi und Aihaibara. Ja, da ist noch eine Dreierkonstellation gegeben. Die haben wir noch. Genau. Dann haben wir Blutiger Valentinstag. Und hier kommt noch schon das Cover an den Sprung. Ja, an den kann ich mich eigentlich gar nicht mehr so genau erinnern. Ich auch, nicht schlecht. Sehr interessanter Fall, muss man sagen, also aus Band 33. Also man muss sagen, die ersten drei Fälle waren aus Band 1, Band 5 und Band 7 bis 8. Und jetzt geht's auf einmal von Band 8 direkt, Zufall 4 weiter, in den Band 33. Also Riesensprung, muss man sagen. Man merkt es vielleicht auch am Zeichenstil. Man merkt auch am Zeichenstil, ne? Man kann es sagen. Ja, genau. Vor allem auch bei der Eröffnungsseite am Anfang so ein bisschen so verschwommen, ein bisschen schattiert alles. Das sieht alles so ein bisschen so mysteriöser aus. Aber man hat in der Zeit nicht hinzugelernt, kann man sagen. Ohne hier zu lügen, denke ich mal. Ja, hat auf jeden Fall. Ja, dann geht es eben darum, dass Ran, Conan, Sonoko und Kokoro, ich weiß nicht, wer noch dabei ist, auf eine Skihütte fahren. Es ist eben Winter, Schnee liegt überall rum. Und dann wollen sie dort eben Herzen machen, in der Schokoladenfabrik, schätze ich mal. Ja, und, so ähnlich, in der Hütte halt. Der dort Hütte machen sie Schokolade für ihre Liebsten gemeinsam. Genau, Ran eben für Shinichi und Sonoko für Makoto. Und dann wird natürlich, wie könnte es anders sein, einer ermordet aufgefunden von den Menschen, die dort eben in dieser Hütte hausieren. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Fall und man kann sich vorstellen, was passiert. Es wird mysteriös. Was ich interessant finde zwischendrin, taucht nochmal der Verdacht von Shuichi Akai auf und jeder, der jetzt irgendwie nicht ganz so aktuell ist, der könnte sich fragen, was es denn damit auf sich hat. Mhm. Wenn man jetzt sagen, apropos, nicht ganz kennt. Aktuell. Ach, bei dem Liebesdiagramm, da war auch schon ein Infomilchen drauf. Ja, das ist auch schon aufgefallen. Ich dachte, es ist aber positiv hervorzuheben, schätze ich mal. Also, eigentlich schon. Ich meinte nur, weil ich gerade sagte, es ist nicht aktuell. Nein, also, Infomilche? Oho. Naja, vielleicht fragen sich einige, schauen dann im Wiki nach und dann wissen sie es wieder. Also das ist die Geliebte von Shiba. Bei uns erfahrt ihr alles. Dem Diagramm entnehmen kann, gut, und dann, der Fall an sich ist nicht so gut in Erinnerung geblieben bei mir, finde ich. Von daher würde ich hier ein bisschen weniger Herzen, Schokoherzen vergeben wollen und vergebe mal 2 von 5 Schokoherzen. Und weil du die wieder nehmen willst, denke ich mir was Neues aus und vergebe die Hunde. Nee, Mensch, dann wollte ich eigentlich Schneeflocken nehmen. Na gut. Okay, dann nehme ich die Schokoherzen. Nee, ich will die Schokoherzen. Dann nehme ich die Schneeflocken. Okay. Danke für den Hinweis. Dann nehme ich die Schneeflocken. Gerne. Ich gehe mit dem Fall 3 von 5 Schneeflocken. Er ist mir zwar nicht mehr gut in Erinnerung geblieben, aber jetzt, wo ich durch den Erhalt der Special Romance Edition ihn wieder habe, ich wollte gerade sagen Special Black, Mensch. Ja, man denkt immer Special, wie hieß das nochmal? Romance. Special Black, Romance. Da ich ihn nun wieder so ein wenig wieder in Erinnerung habe und ihn eigentlich früher wirklich mochte, als Anime-Umsetzung, kann ich mich noch gut daran erinnern, wie ich den geschaut habe im Fernsehen bei RTL 2. Kennt ihr noch, ne? Und deswegen finde ich 3 angebracht. Und er hat auch ein paar spannende Momente, finde ich. Mit dem Hund. Ich mag ja Hunde. Ja, durchaus. Aber ich muss sagen, durch den Titel, der heißt, die 4 Kapitel heißen ja einfach nur Blutiger Valentinstag, Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4. Das finde ich irgendwie so ein bisschen so, nimmt ein bisschen so die Spannung raus. Man guckt, nimmt eben diese Teile. Man weiß ja schon, hier ist dann vorbei. Und es war ja damals ein bisschen immer so bei. Genau, früher kam es öfters. Bei den 30er-Bänden kam das immer häufiger, dass dort das verwendet wurde, auch bei dem Fall mit. Auch bei 36, 37, oder? Bei 36, 37. Das wurde häufiger verwendet damals, Mit dem eine Stadt ans Kreisel. Ist heute nicht mehr der Fall, aber damals war es eben üblich und ich finde es schade. Ich finde es auch gut, dass Aoyama das geändert hat und dass es auch im Deutschen dann entsprechend geändert wurde und nicht beibehalten wurde. Ja, dann nach dem vierten Fall gibt es ja auch noch einige Zitate von Conan, die hier eben als besonders wichtig erachtet wurden und dann eben hier abgedruckt wurden. Ich fand es gut, dass sie hier daneben geschrieben wurden und auch mit Hinweis auf die entsprechenden, auf das entsprechende Kapitel mit Band und Fall. Negativ natürlich, dass es wieder die japanischen Texte sind, wie so häufig. Also wir sehen hier Zitate, wir bekommen die aufgetischt, die Bilder, und haben eigentlich keine Ahnung, was hier vor sich geht. Wir kennen halt als Fans, ja, die Szene kennen wir und ach ja, da könnte er das gesagt haben, aber man weiß nicht, was hier vor sich geht, was wer sagt, von wem Zitate. Also ich sehe hier keine Zitate. Naja, immerhin. Ist negativ was, also. Aufgefallen. Ja, naja, man könnte es nachlesen, wenn man es wollte, immerhin mit Hinweis, aber... Immerhin stehen die Bände drauf, wo, ja, aber... Ja, also, ja, man merkt eben, der Band ist nicht ganz ausgereift, um das mal so zu sagen. Muss man ehrlich zugeben, Ja, aber ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal weiter zum nächsten Fall mit der Schokolade aus Ghana und, Genau, zum nächsten Fall, der mehr als ausgereift ist. Also diese, diese Schokobohnen sind mehr als ausgereift. Nämlich der Mord am White Day. Dieser ist, also wir waren eben noch bei Band 33. Wir springen noch einmal gewaltig vor zu Band 69. Und dort, ja, der Mord am White Day. Ich erkläre mal ein wenig. Es geht um ein Ehepaar, welche eine Schokoladenfabrik betreibt, die Urai Confect, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Und Urai Confect stellt Schokolade her. Und diese Schokolade wird hergestellt in den Geschmacksrichtungen sauer, für welche sich die Frau verantwortlich zeichnet, und süß, für welche der Mann verantwortlich ist. So, da kam aber ein Konflikt zustande und man merkt schon von Anfang an, die Frau möchte den Mann umbringen. So, der Plan und wie genau, weiß man noch nicht. Das erfahren wir aber, oder das erfahrt ihr beim Lesen dann. Als Ausführungsort ihrer Gräueltat hat sie sich die große Feier ausgesucht, in der auch Togoro Mori vorbeischaut, da er eingeladen worden ist, nämlich hat er bei ihrem Werbespot mitgemacht zur neuen Sorte Super Sauer Spy oder irgendwie so, und er kommt dann als Gast hin mit Colin und Ronan ran. Später tauchen auch, Achtung, alle Romans-Fans, die jetzt zu kurz kamen, die finden jetzt auch, Takagi und Sato wieder. Und Megure. Und, warte mal, und ich glaube auch noch Chiba. Auf jeden Fall wird dann der Mord aufgeklärt, zum Glück. Es geht nochmal am Ende ein wenig romantisch zu, mit unter anderem Megure und seiner Frau Midori, mit Shinichi und Ran, mit dem und dem und dem und dem. Ja, also... Der Fall selbst ist einfach nur super gemacht. Der Mord an sich ist absolut clever gemacht. Ja, also, wenn ich ihn nur aufschlage, ich möchte ihn gleich wieder von vorne durchlesen. Von daher nehme ich meine Bewertung vorweg. 5 von 5, jetzt verrate ich die Mordwaffe. 5 von 5. Okay, ich kann nochmal kurz eingreifen, dann kann ich mal kurz meins vorwegnehmen. Damit ich es nehmen kann. Also, ich habe den Band durchgeblättert und wusste sofort, als ich mir so ein paar Bewertungen grob überlegt hatte für den Conancast, wusste ich sofort, wie viel ich hierfür geben würde. Ich hatte den Fall damals sehr aufmerksam verfolgt, als er in Japan veröffentlicht wurde. Fand das sehr lustig gemacht mit Kogoro und seinem Werbespot, muss ich sagen. Also es ist wirklich cool gemacht hier. Toll. Was ganz Innovatives. Auch, dass es hier um alle Charaktere so ein bisschen geht. Dann, dass der Fall im Hido City Hotel stattfindet, das wir ja noch alle kennen. Damals vom Wiedersehen mit den Männern in Schwarz, wo Sherry aus dem Schornstein kam. Dass es hier keine Parallele dazu gab, fand ich irgendwie ein bisschen schade schwach. Oder ich habe sie überlesen, was ich nicht glaube. Nicht. Sonst haben wir sie beide überlesen. Der Fall an sich ist schön gemacht. Und was ich noch weiß, damals hatten Fans lange auf ein Wiedersehen mit Sato gewartet. Und sie ist hier nach etlichen, wirklich etlichen Kapiteln das erste Mal wieder aufgetreten. Im Original-Manga damals. Und da haben sich alle Fans dann gefreut. Von daher so ein kleiner Lichtblick. Und die Täterin ist in diesem Fall natürlich schon klar. Unklar ist der Mordfall. da kommt man als normaler Leser nicht drauf. Nein. Von daher finde ich es ein bisschen schlecht, also nicht zum Miträtseln geeignet. An sich aber doch ein durchaus interessanter Fall. Wenn man das hier in eine Special Romance Edition packt, oh, ich kann den Titel des Bandes. Und ja, also in dem Sinne ist das ziemlich gut gemacht am Ende mit den ganzen Charakteren, die auftauchen. Alle kommen mal ein bisschen zu Wort und es ist noch interessant am Ende. Also man wartet auch noch aufs Ende des Falls. Ja. Und hat nicht einfach nur die Überführung des Täters, sondern hat auch noch richtig einen eigenen Handlungsstrang am Ende ein bisschen. Mit dem Weiter eben, der am Anfang ja schon angesprochen wird und also, auch Thema vom ganzen Tag ist. Wer das nicht kennt, am White Day bekommen die Frauen eben was zurückgeschenkt, was sie eben am Valentinstag den Männern schenken. Also am White Day schenken dann die Männer den Frauen eben was. Ist in Japan eine Tradition. Und dementsprechend ist auch schön, dass hier Valentinstag und White Day so Stück ja nacheinander abgedruckt sind. Ja. Das kann man dem Band als Plus anrechnen. Ja. Und ja, meine Bewertung noch. Ich vergebe 3 von 5. Boah. Sauerei. Was vergebe ich denn jetzt? Geschenken. Geschenken. Was vergibst du jetzt für eine Bewertung? Hab ich schon gesagt, 5 von 5. Und was genau? Ach so, was genau? Darf ich spoilern? Nein, ne? Nein, darf ich nicht. Du vergibst 5 von 5 Spoilern. Aha. Ja, ich finde 5 von 5 Spoiler, ja. Okay, 5 von 5 Spoilern, das klingt gut. Dann schauen wir nochmal ans Ende des Bandes sehen dort eine kleine Modenschau von Ran. Schulmode, also ich fand es nicht besonders interessant, was dort als Abdruck war. Ein bisschen überflogen, muss ich ehrlich zugeben. Ah, ich habe schon durchgeguckt, aber... Verschiedene also, Outfits, ja. also so interessant ist es auch nicht. Wir haben überhaupt im Wiki einen eigenen Artikel zu den Outfits von Ran. Genau, habe ich auch schon gelesen. Genial. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ran Maurice Kleidung vielleicht. Ja, könnt ihr mal schauen. Sein. Ja, und dann kommt am Ende natürlich noch der dritte große Content-Test, den wir... nicht machen können. Oh, schade. Nein, der ist nicht da. Hm. Nämlich, ganz vorne auf dem Inhaltsverzeichnis sehen wir den Verweis auf den dritten großen Content-Test. Der soll auf Seite 351 sein. Okay, kein Problem. Klingt soweit ganz logisch, aber blättern wir auf Seite 351, finden wir nur Werbung für EMA, also Egmont.de und die Facebook-Seite von EMA. Manganet.de heißt die. Entschuldigung, Website, ja, Manganet.de. Die jetzt auch überhaupt ein neues Design hat. Also könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ja. Die wurde neu aufgesetzt und sehr schön gemacht, wie ich finde. Also Respekt an EMA, obwohl es nicht auch überall so läuft. Also auf Smartphones, habe ich gehört, gibt es noch Probleme. Aber an sich super gemacht. Doch, mir gefällt sie auch sehr. Und die alte war auch schon wirklich, also voll die 90er. Ja, also. War schwierig. Also Tokyopop hat eine neue Seite, Carlsen hat eine neue Seite gehabt. Jetzt sieht Egmont eben nach, finde ich gut. Sie haben ja bei Facebook schon so einen kleinen Vorreiterstatus, kann man sagen, mit ihrer Aktivität dort. Genau, hier der Hinweis, leider kein Content-Test dabei. Und da würde ich sagen, kommen wir mal zu einer Gesamtbewertung des Bandes. Das habe ich mir jetzt so gar nicht überlegt, aber... Dann überlegst du noch. Ja, gerne. Ich gebe nämlich insgesamt 4 von 5. Begründen tue ich das mit der Auswahl der Fälle, die vor allem mit dem letzten Fall atemberaubend war. Die anderen sind egal, der letzte Fall holt alles raus. Und vor allem das Design vom Band gefällt mir sehr. Also von außen, das Layout ist herrlich, die Extras sind jetzt nicht der Oma-Hammer, aber sie sind immerhin Extras. Und man kann sie auch mal durchlesen, die Liebesbeziehungen hat man mal auf den Blick. Also doch, vom Auftritt, vor allem von außen, wirklich wunderschön. 4 von 5. Ja, also ich muss sagen, von außen lädt der Band wirklich zuerst zum Kauf ein, also wenigstens mal zum Reinblättern im Laden, wenn man denn einen im Laden findet. Also sieht sehr schön aus, inhaltlich ist natürlich ein bisschen gespart worden, das merkt man auch, wie wir schon mehrfach angesprochen haben. Also es wurde nicht optimal umgesetzt, es wurde einfach alles zusammengeklatscht. Man merkt einfach, dass da nicht wirklich die Liebe dahinter steckt, wie sie dahinter stecken könnte. Oder wenigstens, dass man so machen könnte, dass man es nicht merkt, dass da wenig Liebe hintersteckt. Ja, also Liebe ist hier fehl am Platz von EMA oder wer auch immer dafür verantwortlich ist. Aber die Fälle, ich habe mich jetzt nicht damit beschäftigt, welche Fälle man hätte abdrucken können. Muss sagen, also im Sinne, wenn man es jetzt auf Conan und Ran bezieht, sind die Fälle nicht schlecht gemacht. Ich meine aber, dass der eine fehlt, wo Conan und Ran oben in dem einen Hotel essen, wo es dann den Fall gibt mit Shinichi. Ja. Der fällt mir jetzt so spontan ein, der ja auch ganz kurz hier irgendwo abgehandelt wurde. Also nebensächlich mit so einem komischen Zitat oder was ich was. Oder vielleicht ein Smart in New York, das sind ja auch ein wenig näher kommen. Ja, aber ein bisschen was fehlt, aber man kann natürlich nicht alles abdrucken, das ist ganz klar. Und also ein paar elementare Fälle sind dabei, die ich auch eindeutig gewählt hätte. Den ersten Fall, ob ich den genommen hätte, wüsste ich nicht. Naja, ich glaube eher also nicht. Also ich den nicht, ne. Ich finde ein paar viele aus der Anfangszeit des Mangas, vielleicht hätte man einen aus den 10er-Bänden nehmen können, einen aus den 20er-Bänden, ein bisschen mehr verteilt die Fälle wählen können, wenn sich dann welche anbieten. Ich habe mich jetzt nicht schlau gemacht, bin auch kein Experte auf diesem Gebiet. Muss aber sagen, man kommt dadurch ziemlich gut wieder rein, was das Beziehungsgefüge zwischen Ran und Conan angeht, oder Ran und Shinichi. Ja, also Liebe von EMA steckt hier nicht viel drin, man hat das Nötigste gemacht, man hat den Band rausgebracht, was ich schön finde. Da würde ich 2 von 5 EMA-Zeichen vergeben. Insgesamt von den Fällen vielleicht gibt ein bisschen Potenzial, aber an sich ist es gut gemacht. Also 4 von 5. Und demnach würde ich hier 3 von 5 Special Romance Edition Poststempeln vorne drauf vergeben. Und für alle Fans, die den Band noch nicht haben und überlegen, ob sie sich ihn kaufen, wenn ihr die Bände schon zu Hause stehen habt und jetzt kein nicht so gespannt kein seid, ultimativer Sammler seid, ja. Ob ihr jetzt einen Test machen wollt, welcher Charakter ihr seid von diesen 5 Charakteren, die dort sind. Den ihr auch im Internet machen könntet. Ja nicht zur Wahl, aber also ich würde dann ehrlich das erste Mal sagen, nee, dann also braucht ihr ihn nicht. Ich würde auch sagen, also es ist kein wirkliches Muss, obwohl wir hier im Cornercast natürlich ein bisschen euphorisch immer umgehen mit immer, diesen Bänden, ist natürlich ganz klar. Wollt ihr mal ernüchternd? Wir bekommen kein Geld dafür, dass wir den Band hier bewerben, aber... Und genau deswegen. Ja, wir haben ihn eigentlich immer beworben. Jeden Conan-Band bewerben wir. In diesem Fall würde ich sagen, ja, wenn ihr jetzt nicht die absoluten Conan und Ran und Shinichi-Fans seid, dann solltet ihr den Band auf jeden Fall vielleicht im Regal stehen lassen. Es sei denn, ihr wollt für die 6 Euro, der Band ist natürlich recht günstig, muss man dazu sehen, nochmal ein bisschen was aufgedröselt haben, wollte mal ein bisschen durchlesen. Ich sehe jetzt aber keinen Anreiz, diesen Band nochmal aus dem Regal zu holen und nochmal nachträglich nachzulesen, was denn da passiert ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel den White Day-Fall nochmal lesen will, kann man sich genauso gut Band 69 rausgreifen. Schaut mal im Wiki nach, welcher Band das war, holt sich den Band raus, zur Not holt man sich auch 2 Bände raus. Und selbst wenn man die Bände nicht hat und nur, sage ich mal, 3 Bände hat, von diesen Fällen, die abgedruckt sind, also wenn man 3 Fälle im Originalmanga nachlesen kann, ja, muss jeder Fan im Endeffekt eh selbst für sich entscheiden, aber ich würde sagen, so im Endeffekt kann man damit, ja, kann man mal schauen, ob man sich ein Band leisten oder gönnen will. Ein Muss ist es auf jeden Fall nicht, wie die Special Black Edition auf jeden Fall. Was man aber sagen kann, der Preis bleibt natürlich für den Inhalt unschlagbar. Ja, für den Inhalt unschlagbar sind 2 Conan-Bände, grob gesagt, abgedruckt hier. Und da kann man nicht meckern, auch für diese überhaupt Qualität, nicht, die EMA hier an den Tag legt. Sehr gut und ich will jetzt auch nicht so sehr auf EMA rumreiten. Also ich bedanke mich, dass sie den Band hier rausgebracht haben. Ist ja der 3. Sonderband schon. Und das ist wirklich klasse. Ja. Vielleicht gibt es da bald wieder neue. Neue leider noch nicht an, finde ich. Aber wenn ihr EMA unterstützen wollt, dann kauft euch diesen Band auf jeden Fall auch. Also ich denke mal, sie werden auch die Verkaufszahlen im Auge behalten. Schauen, ob sich das noch lohnt. Es war ja der Test damals mit der Conan, mit dem Kaito Kid Sonderband, dann jetzt kam jetzt die Special Black und die Romance Edition. Mal sehen, wie sich das verkauft, ob sich neue Sonderbände lohnen. Es gibt noch einige in Japan, um mal schwenkt darüber zu machen. Die Special Lock Room Edition gibt es leider nicht. Nee, es gibt eine Soccer Edition, die Fan Edition, wo Fans in Japan entschieden haben, welche Bände dort abgedruckt werden was sollen. Was richtig cool wäre, wenn EMA dann eine Umfrage starten würde. Ja, ich glaube, das dürfen sie aber gar nicht machen. Das wäre richtig Hammer. Ja, das wäre auf jeden Fall genial. Und es gibt noch andere Sonderbände in Japan zu den Filmen, zu den Manga-Bänden an sich auch selber noch. Und in diesem Sinne, glaube ich, können wir den Podcast auch abschließen hier. Haben einiges gesagt und eure Kommentare könnt ihr gerne in den Kommentaren hinterlassen. Da freuen wir uns sehr drauf. Ihr könnt natürlich das im Newsblog machen, detektivconan-news.com. Ihr könnt im Forum über den Band diskutieren oder über alles andere, detektivconan-forum.com. Im Wiki könnt ihr euch Informationen zu dem Band und zu anderen Themen holen, detektivconan-wiki.com. Ihr könnt uns auf Twitter folgen, twitter.com/conannews und jetzt auch extra für den Conancast unter twitter.com/conancast. Und wir haben eine Facebook-Seite, facebook.com/conannews. Und auf iTunes sind wir als Conancast zu finden, da könnt ihr uns auch gerne Rezension schreiben. Aber wenn ihr dort eine schreibt, achtet darauf, wir können dort nicht antworten, das ist von iTunes nicht so eingestellt. Wir können doch keine Fragen beantworten, das ist leider so. Die müsst ihr uns dann irgendwo anders stellen. Wir beantworten die gerne. Aber dort bei iTunes geht das leider nicht. Von daher, ja. Und in dem Sinne würde ich sagen, ja, danke fürs Zuhören. Und ja, ich verabschiede mich, bleibt sicher und tschüss und bis zum nächsten Mal. Auf dem Cover sind ja Conan und Ran zu sehen, die wir ja auch schon aus der Serie kennen und weniger als 6 Euro. Ein Schnäppchen. Viele fragen ja, wie tief ist das jetzt? Ja. Nee, dann möchte ich jetzt aber auch die Telefonzellen so. Okay, dann nehme ich die Ohrringe. Oh.